Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Soundcheck-Revue mit Musik aus dem Heimstudio von Andy Partridge. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Diese Nummer von Andy Partridge. In meinen Ohren klingt der erste Power-Akkord der Gitarre hier wie eine Reminiszenz an den berühmten ersten Akkord von A Hard Day's Night. Und bei den nächsten Schlägen der Gitarre verwandelt sich George Harrison kurz dann in einen besonders bissig aufgelegten Pete Townsend. Andy Partridges Gitarrenarbeit hier kann ohne weiteres mit den besten Akkordprügeleien des Who-Gitarristen aufnehmen. Für mich eine absolute Offenbarung. Diese Seite von Andy Partridge war mir bis dahin noch völlig unbekannt. Auch bei der nächsten Nummer wird mehr zugelangt. Rain of Blows, Herrschaft aus Schlägen. Down upon your shoulders. Lauter Demos aus dem Heimstudio von Andy Partridge gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade Rain of Blows, eine nicht datierte Aufnahme mit Textbezügen unter anderem auf Folter, Terrorismus, die USA und mit etwas Mundharmonika-Wahnsinn à la Captain Beefheart. Zu finden ist der Song in der neuen CD-Sammlung The Official Andy Partridge Fuzzy Warbles Collector Album. Aufgemacht ist die Box wie ein Briefmarkensammelalbum aus den 60er Jahren und die Briefmarken, die da zu hören sind, erweisen sich fast alle als wertvolle Kleinode, sowohl textlich als auch musikalisch. Andy Partridges Musikalität wird in allen ihren Schattierungen deutlich, egal ob bei Demos für die Band XTC, bei Auftragswerken, kleinen Miniaturen oder bei einem Geburtstagsständchen oder einem Reggae-Jingle für einen Anrufbeantworter. Es gibt reichlich Songs mit ganz eigener Note und manchmal glaubt man verloren geglaubte Outtakes aus verschiedenen Epochen der Popmusik zu hören und bekanntlich spricht ja auch manchmal aus Nachempfundenen das eigene. Erkennen Sie die Melodie? Demos, die Andy Partridge für sein Nostalgieprojekt The Dukes of Stratosphere aufgenommen hat, Mitte der 80er Jahre. An jeder Ecke der Songs kratzt man sich am Kopf und fragt sich, an welchen Song erinnert mich das bloß? Der erste aus der Trilogie mit neopsychedelischen Meisterwerken von Andy Partridge klingt wie eine Mischung von The Move und den Beatles. Die Gesangsmelodie und einige Begleitakkorde kommen mir vor wie ein Echo von Blackberry Way, einem der 68er-Hits von The Move. Und Gesangsstil und eine Menge der Arrangementideen erinnern wiederum an das John Lennon-George Martin-Opus Strawberry Fields Forever. Song Nummer 2 der Trilogie heißt 25 O'Clock und weist deutliche Spuren von I Had So Much To Dream Last Night der Electric Prunes auf. Und die Songminiatur am Schluss verweist schon im Titel auf einen Song von Pink Floyd-Gründer Syd Barrett, Bike Ride to the Moon. In der neuen CD-Sammlung mit Heimdemos von Andy Partridge finden sich noch viele weitere Nummern, in denen der Multiinstrumentalist, Sänger, Autor und Produzent Andy Partridge als Pop-Chamäleon wirkt. Die nächste Stilblüte verweist zum Beispiel auf eine besonders leichtgewichtige Sorte Popmusik aus dem Jahr 1968, genauer gesagt auf die Charts-Erfolge der damals sogenannten Bubblegum-Musik. Bekanntester Exponenten dieser Stilrichtung ist neben der 1910 Fruit Gum Company der Ohio Express. Hits wie Yummy Yummy Yummy oder Chewy Chewy sind für die, die sie damals mitbekommen haben, unvergesslich. Tatsächlich versuchte Andy Partridge, die Plattenfirma davon zu überzeugen, gleich ein ganzes Album mit solcher Musik zu veröffentlichen. Wohlgemerkt waren die Texte der Eigenkomposition Partridges schön pubertär eindeutig zweideutig. Über die Reaktion der Entscheidungsträger bei Virgin Records äußerte sich Andy Partridge im CD-Booklet recht lakonisch. Ihr hättet mal ihren Gesichtsausdruck sehen sollen. Hier ist also Andy Partridge mit seiner Version von Bubblegum-Musik à la Ohio Express. Und danach gibt es noch zwei weitere Runden des beliebten Spiels Erkennen Sie die Melodie. Can be mine, can be mine. Don't need to hurry for a girl so fine. Can be mine. bumper cars. Zeitreisen von Andy Partridge zu verschiedenen Epochen und Meistern der Popmusikgeschichte. Los ging's mit einer Verballhornung von Bubblegum-Musik à la Ohio Express aus dem Jahr 1992. Danach wurde unter anderem Joe Meek, den Shadows und Link Ray gehuldigt, und gerade eben, das war ein Song, der sich stellenweise ein wenig wie entgleisende Johnny and the Hurricanes anhörte. Der Orgelsound macht's vermutlich. Bumper Cars heißt die Nummer. Der Songtext basiert auf der Idee, das menschliche Leben mit einem Jahrmarkt zu vergleichen. Die Bumpercars des Titels kennen wir von Jahrmärkten als Scooter, jene elektrobetriebenen Autos mit dicken Gummistoßstangen eben. Das Bumpercars-Demo entstand Ende der 90er Jahre und erschien wie alle Songs aus der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk in einer wunderbaren 9-CD-Sammlung mit lauter Heimdemos von Andy Partridge. All of a sudden we find out what is going on. All of a sudden we find out what's going on. All of a sudden we feel we're in love. Did you think that that idea was above your station? All of a sudden we see the world. sich zu Hause aufgenommen hat, geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Im September letzten Jahres veröffentlichte er ein Sammelalbum mit 9 CDs aus seiner Fuzzy Warbles-Serie. Abgesehen von wenigen Ausnahmen entstanden alle Aufnahmen in seinen sich über die Jahrzehnte wandelnden Heimstudios. Dass das Album eine wahre Schatztruhe ist, habe ich bestimmt schon angedeutet, nicht nur wegen der Musik, sondern auch wegen den witzigen und erhellenden Kommentaren, die Partridge zu seinen Songs verfasst hat. Und wer des Englischen mächtig ist, kann auch noch eine sehr vergnügliche autobiografische Skizze lesen. Das Leben des Musikers Andy Partridge im Spiegel seiner sich verändernden Möglichkeiten, Klänge zu erzeugen und zu speichern. Anfangs war es das Tonbandgerät mit magischem Auge, später ein analoger Vierspur-Kassettenrekorder, noch später dann digitale Speichermedien und Hardware. Zu hören war gerade eine Trilogie mit einem undatierten Songfragment und 2 autobiografisch geprägten Stücken, The Tiny Circus of Life und The Man Who Sailed Around the Soul. Die Musik zu dem letzten Song war schon Mitte der 80er entstanden, das Demo für das 86er Album Skylarking von Ecstasy blieb aber lange Zeit textlos. Auch die gehörte Version hatte noch einige unfertige Passagen, trotzdem ist das für Andy Partridge wohl sein Lieblingstext aus Eigenproduktion. Bei einem Briten mit Hang zu Understatement und Ironie will so ein Statement wohl etwas heißen. Geäußert hat er sich zu dem Song in dem Sinne in dem Booklet zu einer der CDs aus der Reihe Fuzzy Warbles. Der Song über den Mann, der eher um die eigene Seele als um die Welt segelt, beginnt mit den Zeilen: Der Mann, der um seine Seele segelte, kam zurück und fand ein Loch, von dem er früher gedacht hätte, dass dort Mitleid und Wahrheit wären, um bei der Rückkehr seinen Leichnam zu wärmen. Der Mann, der um sein Herz herumging, kam zurück und fand heraus, dass der Beginn jeder Liebesbeziehung, die er zerbrochen hatte, und jede Lüge, die er ausgesprochen hatte, auf seinen Arm tätowiert war. Soweit Andy Partridge in The Man Who Sailed Around the Soul aus der Sammlung Fuzzy Warbles. Musik. lives a secret, can I be part of it? Crow, crow, before I let go, say, is that my name on the bell? Soar up, rise to the semaphore from the washing lines. Break the code of the whispering chimneys and traffic signs. What's the message that's written under the base of clouds? Plans eternal, I know you know, so don't blurt out loud. About crow, crow, why can't you show if that's my name on the bell? On the wings of night I fly to above field and stream, my head bursting with knowledge till I wake from the It's no fun being a Dalek, I can tell you. Yeah. Es waren gleich drei Songs hintereinander von CD Nummer 5 aus der Fuzzy Warbles Serie von Andy Partridge. Zu hören waren die Tracks 9 bis 11 und dass Andy Partridge einen seiner schönsten Songs ausgerechnet zwischen eine dissonante Elektronummer und einen absoluten Nonsens-Song steckt, zeugt nicht nur von Humor und Selbstironie, sondern man muss schon sagen, Größe. Der Song in der Mitte heißt Rook. Gemeint ist mit dem englischen Wort eine Saatkrähe. Andy Partridge nahm diese Version mit Klavier am 6. September 1990 auf, im Alter von 36 Jahren. Andy Partridge ist, wie man schon merken konnte, kein pompöser Mensch und eher zurückhaltend. Er traut sich aber in den Bemerkungen zu diesem Song zuzugeben, dass ihn diese Version tatsächlich zu Tränen rührte. Eines der seltenen Male in meinem Songschreiberleben, wo ich mich selber wirklich überrascht habe. Ein großes Ereignis, aber natürlich überhaupt nicht planbar. Die letzten Zeilen von Rook wenden sich an die Krähe und erinnern zumindest mich an Schuberts Winterreise. Wenn ich einmal sterbe und herausfinde, dass ich eine Seele in mir hatte, versprich mir, dass du sie mit auf ihre letzte Reise nimmst. Krähe, schau in den Bach. Wenn es ein Geheimnis gibt, kann ich Teil davon sein? Krähe, bevor ich loslasse, sag mir, ist das mein Name da auf der Glocke? Soweit Andy Partridge in Rook. Knapp 2 Soundcheck-Stunden vom Deutschlandfunk mit Musik aus den Heimstudios von Andy Partridge gehen so langsam zu Ende. Zum Schluss noch einer der beliebtesten Songs aus dem Repertoire der Band XTC. Zu hören ist die Demo-Version von Chalk Hills and Children. Veröffentlicht wie all die Musik in dieser Soundcheck-Folge in dem neuen CD-Sammelalbum Fuzzy Warbles von Andy Partridge. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank und hier ist noch einmal Andy Partridge. I am floating over a strange land. It's a solar sequence show business. I am floating over a strange land. And then stranger still, there's no moon. But I'm getting higher, wafted up by fame's fickle fire till the Chalk Hills and Children anchor my feet. Chalk Hills and Children bringing me back to us eternally and ever running stream. Even I never know where I go when my eyes are closed. I am skating thin ice upon blunted blades of metal soft. I am skating over thin ice while some non-such net holds me aloft. But I'm getting higher, lifted up on luck silver wire till the Chalk Hills and Children to see. Still I'm getting